Pfingsturlaub 2017, Audioansichtskarte Nummer 4. Hallo liebe Leute vom Proton-Podcast, hier ist der Oboman und ich möchte euch gerne eine Ansichtskarte, eine Audioansichtskarte schicken. Zunächst das Bild, ich sitze hier in meinem Tonstudio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer in einem kleinen Mobilhome am Campingplatz an der Costa Brava aussieht. Und hier gibt es eine Kochstelle und einen Kühlschrank, eine Sitzecke, eine Klimaanlage und von da ausgehend die diversen Schlafzimmer, Badezimmer und Toilette. Dieses Jahr gibt es auch ein Audio-Souvenir, passend zu einem Podcast. Ich möchte euch hier über ein Element berichten, das hier in Spanien beim Urlaub eine sehr große Rolle, vor allem abends, auftritt. Dieses Element heißt Sangria. Der Kernbestandteil ist günstiger spanischer Rotwein. Der ist dazu da, dass auch der Geschmack sich entfaltet und dass auch dieses Element seine typisch leicht rosa bis rote Farbe bekommt. Zudem enthält es einige interessante Kohlenstoffverbindungen, die der einfache Mann auf der Straße auch Alkohol nennen würde. Des Weiteren befindet sich darin flüssiges H2O, dann einige Säuren, zum Beispiel Orangensäure oder Zitronensäure. Diese kommt zum einen auch in flüssiger Form in dieser Sangria vor, aber auch in fester Form mit Schale und Fruchtfleisch zum Reinbeißen. Das H2O ist ja auch nicht nur flüssig drin, sondern befindet sich auch in fester Form, in Form von Würfeln in dieser Sangria. Es gibt noch ein Isotop, das gerne genommen wird. Hier werden also die Alkohole noch verstärkt. Verstärkte Alkoholketten werden dazugegeben. Diese Alkoholketten nennen sich hier Veterano. Ich sende euch nochmal liebe Grüße aus Spanien an euch, den Proton-Podcast. Grüße vom Oboman.